Es würde schwer fallen, genau die Gründe anzuführen, die zu der Idee dieses unsinnigen Totenmahls in Katharina Iwanownas verstörtem Gehirn geführt hatten. Es waren beinahe 10 Rubel von dem Geld draufgegangen, das Raskolnikow ihr eigentlich zur Beerdigung Marmeladows gegeben hatte. Vielleicht hielt sich Katharina Iwanowna dem Verstorbenen gegenüber für verpflichtet, sein Andenken, wie es sich gehört, zu ehren, damit alle Mitbewohner und besonders Amalia Iwanowna wissen sollten, dass er nicht nur nicht schlechter ist, sondern vielleicht sogar etwas weit Besseres war und dass niemand von ihnen das Recht hatte, auf ihn von oben herabzusehen. Vielleicht hatte am meisten hierzu jener besondere Stolz der armen Leute beigetragen, aus dem heraus viele bei gewissen gesellschaftlichen Gebräuchen, die für alle und jeden verbindlich sind, ihre letzten Kräfte anspannen und das letzte Ersparte ausgeben, um bloß nicht schlechter als andere dazustehen und damit diese anderen über sie nicht schlecht reden. Es war auch durchaus möglich, dass Katharina Iwanowna das Verlangen hatte, gerade in diesem Fall, besonders in dem Augenblick, wo sie von aller Welt verlassen schien, allen diesen unbedeutenden und ekelhaften Mietern zu zeigen, dass sie nicht nur Lebensart hatte und sich auf Gastlichkeit verstand, sondern dass sie gar nicht zu solch einem Schicksal bestimmt war, dass sie aus einem feinen, ja man kann sogar sagen aus dem aristokratischen Hause eines Obersten stammte und dass sie durchaus nicht dazu erzogen war, die Diele selbst zu scheuern und nachts zerrissene Kinderwäsche zu waschen. Diese krankhaften Steigerungen von Stolz und Eitelkeit suchen zuweilen die ärmsten und vom Schicksal am stärksten getroffenen Menschen heim und verwandeln sich bei ihnen zuweilen in ein sehr empfindliches und sogar unüberwindliches Bedürfnis. Katharina Iwanowna aber gehörte nicht zu den dadurch eingeschüchterten Menschen. Man hätte sie durch äußere Umstände töten können, aber sie moralisch unterjochen, das heißt sie einschüchtern und ihren Willen brechen, das konnte man nicht. Außerdem hatte Sonjetschka sehr richtig von einer beginnenden Verwirrung ihres Verstandes gesprochen. Man konnte es freilich noch nicht positiv und endgültig sagen, doch in letzter Zeit, im ganzen letzten Jahr, hatte ihr armer Kopf sich zu sehr gequält, als dass er nicht zum Teil Schaden erlitten hätte. Und eine stark fortgeschrittene Schwindsucht soll ja auch, wie die Ärzte sagen, zur Geistesstörung beitragen.